Heute ist nicht gestern, deutscher Rap verändert sich. Farid Bang, du Hurensohn, du bekommst den Messerstich. Ich wär gern freundlich, doch ihr Opfer fuck mich schlapp. Ihr seid alle gegen Action, dann komm nicht in meine Stadt. Ihr seid für Berlin einfach viel zu gay. Ihr geht vom Label weg und ich mach Geld wie Beats bei Drake. Ich verdiene mein Take, denn ich rap straighter als der Rest. Wenn du nicht gewusst hast, wer der King ist, ja, dann weißt du's jetzt. FLER, sie wollen, dass mein Album floppt. Und die wollen verhaften mich, weil ich meine Feinde box. Sowas nennt man Zwickmühle. Zieh das Kokain vom Tisch, bis ich nicht mehr mein Gesicht spüre. Ich bin drauf, ich hab es drauf, Junge. Rap mal weiter über Frank, ich komm und schlag dich auf, Junge. Südberliner, komm bei Nacht, wenn du dich traust. Fahre mit dem 7er in deine Stadt und du bist out. Barbecue ist over, keiner kann was machen. Ich komm auf die Badewiese und sag, ihr seid alle Spasten. Ruf die Polizei, dass die Schweine mich verhaften. Ich komm auf die Badewiese und sag, ihr seid alle Spasten. Ich hab das hier getan, dass die Schlampen mich beachten. Ich komm auf die Badewiese und sag, ihr seid alle Spasten. Frank zu dem White, der King und Nummer 1. Ich komm auf die Badewiese und sag, ihr seid alle Spasten. Ihr seid behindert, eure Fans, ihr habt nur Kinder. Ich schlachte diese Missgeburten, wer will mich dran hindern? Du redest wie ein Esel, lebst in deiner Scheinwelt. Jeder macht mich nach, weil den Schwänz nichts mehr einfällt. Was für Deutschrap, sie machen Schlagerrap. Mir egal, was du verkaufst, ich hör nur, was die Straße denkt. Ich mache deine Gangs zu meiner Hure. Du kannst leben mit der Waffe und sterben durch die Kugel. Du bist kein Gangster, komm mit deiner Sippschaft. Ihr könnt weiter Sinn zählen, weil ihr keine Hits macht. Ich fick das, dich und deinen Scheißdreck. Ich bin King Frank White, jetzt kack ich auf den Scheißtext. Wer ich bin, die Nummer 1 in meiner Stadt. Ich fick dich und euer Album mit nur einem coolen Satz. Spaß, warum haten sie? Ich komme von ganz unten und drehe hier im Ghetto meine Runden. Barbecue ist over, keiner kann was machen. Ich komm auf die Badewiese und sag, ihr seid alle Spasten. Ruf die Polizei, dass die Schweine mich verhaften. Ich komm auf die Badewiese und sag, ihr seid alle Spasten. Ich hab das hier getan, dass die Schlampen mich beachten. Ich komm auf die Badewiese und sag, ihr seid alle Spasten. Frank zu dem White, der King und Nummer 1. Ich komm auf die Badewiese und sag, ihr seid alle Spasten. Barbecue ist over, keiner kann was machen. Ich komm auf die Badewiese und sag, ihr seid alle Spasten. Ruf die Polizei, dass die Schweine mich verhaften. Ich komm auf die Badewiese und sag, ihr seid alle Spasten. Ich hab das hier getan, dass die Schlampen mich beachten. Ich komm auf die Badewiese und sag, ihr seid alle Spasten. Frank zu dem White, der King und Nummer 1. Ich komm auf die Badewiese und sag, ihr seid alle Spasten.